So turn to 2 Corinthians 3. Blätter zum 2. Korinther 3. Father in heaven, we ask you to bless these words to our hearts. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du diese Worte segnest in unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. This year I'm 26 years a believer. Dieses Jahr bin ich nun 26 Jahre lang gläubig. From the moment I got saved. Und von dem Moment an, als ich errettet wurde. Let's say not 26 years, but I'm actually a believer about over 40. So eigentlich bin ich ja schon über 40 Jahre lang ein Gläubiger. I was believing and praying before I was in kindergarten. Weil ich ja schon glaubte und gebetet habe, bevor ich noch im Kindergarten and war. I spent, every evening on my knees. Und ich habe ja jeden Abend auf den Knien verbracht. From kindergarten till I was 18. Von der Zeit des Kindergartens bis zum 18. Lebensjahr. That was the pre-salvation work of God in my life. Und das war die Arbeit Gottes in meinem Leben, die vor der Rettung geschah. The situation was forced on me because of the condition of my father. Und diese Situation habe ich erlebt einfach wegen der Umstände um meinen Vater. Him being in a prison camp for 3.5 years. Er war 3.5 Jahre in einem Gefangenenlager. Our home was like a prison camp. Und unser Zuhause war auch wie ein Gefangenenlager. So, out of great need, I found myself on my knees every night. Und aus dieser Not heraus bin ich jeden Abend auf die Knie gegangen. And now I've been born again for 26 years. Und nun bin ich ein Wiedergeborener seit 26 Jahren. So that makes it about 40 years. So sind es in etwa 40 Jahre jetzt. And what I've seen in these 40 years, und was ich in diesen 40 Jahren gesehen habe, is that when I became born again at 18, ist, als ich damals mit 18 wiedergeboren wurde, I had this incredible zeal. Da hatte ich so einen großen Eifer. I look back and I marvel at myself. Ich schaue da zurück und ich wundere mich über mich selbst. The things that I did when I was 18. Dinge, die ich tat, als ich 18 war. The things that I attempted when I was 18. Dinge, die ich versuchte mit 18 Jahren. The things that I attempted when I was 20. Und die Dinge, die ich dann versuchte, als ich 20 war. And 25. Und 25. Moving over to Europe with no money. Wie ich dann nach Europa ging, ohne Geld. Just a little bit in the pocket from our wedding. Nur ein wenig Geld in der Tasche von unserer Hochzeitsfeier. Walking the streets and just witnessing. Einfach in die Straße gegangen und habe einfach Zeugnis gegeben. Believing God for these incredible miracles and divine appointments. Und ich habe Gott einfach vertraut auf Bezug auf diese unglaublichen Wunder und auf diese göttlichen Treffen. Now I'm 44 years old. I look back. Und nun bin ich 44 Jahre alt und wenn ich zurückblicke, and I marvel. Dann wundere ich mich. I think, wow. Ich denke mir, wow. Sometimes I pray, Lord, make me like I was. Und manchmal bete ich, Herr, mach mich so wie ich war. And what I see is this. Und was ich da sehe ist Folgendes. There was a lot of zeal. Es gab da viel Eifer. A lot of vision. Eine große Vision. Unbelievable faith. Unglaublichen Glauben. Praying through the night. Die ganze Nacht hindurch gebetet. Waking up in the middle of the night and praying for someone. And mitten in der Nacht aufwachen und ich habe für jemanden gebetet. I remember going to my grandmother's house. Ich erinnere mich, eines Tages war ich bei meiner Großmutter zu Hause. And kneeling there for a few hours. Und ich habe dort einige Stunden auf den Knien verbracht. In the grass behind her house. Im Gras hinter ihrem Haus. And crying and weeping. Und ich habe geweint und geweint. That God would save her soul. Dass Gott ihre Seele retten möge. Fasting and just gefastet. Radical things. Einfach radikale Dinge. Going to parties and preaching the gospel. Bin einfach zu Partys gegangen und habe das Evangelium gepredigt. And as time went on, und mit der Zeit dann, the thing I noticed is that very little was happening. Was mir aufgefallen ist, es geschieht eigentlich sehr wenig. There was this wonderful zeal from God. Es gab da diesen wunderbaren Eifer von Gott. But very little really happened. My grandmother didn't get saved. Aber eigentlich ist sehr wenig nur geschehen. Meine Großmutter ist nicht errettet worden. Very few friends that I preached to got saved. Auch nur wenige der Freunde, zu denen ich da das Evangelium gepredigt habe. And over the 40 years, it seems to be this reversal. Und nach 40 Jahren scheint es so eine Art Umkehr zu geben. Where the fire seems to be settling down. Das Feuer, das geht ein wenig, brennt ein wenig weniger hoch. The confidence seems to be being lost. Und die Zuversicht, die scheint ein wenig verloren gegangen faith zu sein. Adventures are more cautious. Und die Abenteuer im Glauben, sie sind etwas vorsichtiger. It's not like it was. Es ist nicht mehr so, wie es war. But what I do see, aber was ich sehe, is that God moves all the more. Ist, dass Gott umso mehr wirkt. And when I do very little, und wenn ich wenig tue, he does much. macht er viel. Back then I did a lot and he did a little. Damals habe ich viel gemacht und er hat wenig gemacht. And now I notice I do a little and he does a lot. Und nun wird mir klar, ich mache eigentlich weniger, aber er macht viel. And we see this in 2 Corinthians chapter 3 and 4. Wir sehen das im 2. Korinther 3 und 4. It's this process that God is taking us into. Da wird von diesem Prozess gesprochen, in den uns Gott hineinbringt. It actually started in chapter 1. Es fängt eigentlich schon im Kapitel 1 an. Verse 9. Vers 9. Indeed, we had the sentence of death within ourselves. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. So that we would not trust in ourselves. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten. In the beginning, it's very difficult to know whether I'm trusting myself or trusting God. Am Anfang ist es sehr schwierig zu wissen, vertraue ich jetzt auf mich selbst oder vertraue ich auf Gott. I'm actually trusting God, but I'm trusting in my trust for God. Eigentlich vertraue ich Gott, aber ich vertraue auf mein Vertrauen in Gott. And no matter how hard I try not to do that, I can't not do that. Und wie sehr ich mich auch anstrenge, das nicht zu tun, ich kann es eigentlich nicht nicht tun. Because then I start to trust. Weil dann fange ich an zu vertrauen. In the fact that I don't trust. Und zwar in die Tatsache, dass ich nicht vertraue. That I really trust in God. It just gets so complicated. In Gott vertrauen, das wird dann immer komplizierter. And confusing. Und verwirrender. And the point is that I'm not mature. Und das, worum es aber geht, ist, ich bin nicht reif. And no matter how much I practiced that piano, und ganz gleich, wie viel ich damals am Klavier geübt habe, it just doesn't sound like a pianist. Es klingt einfach nicht, es klang nicht wie bei einem Pianisten. Because I just started. Weil ich habe erst angefangen damit. And back to 2 Corinthians 1, nochmals zurück zu 2. Korinther 1, Verse 8, Vers 8. We do not want you to be unaware, brethren, of our affliction. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis. Now, when Paul first got saved, he preached the gospel to everyone in Damascus. Als Paulus errettet wurde, da predigte er das Evangelium praktisch jedem Menschen in Damaskus. He was in the synagogues. He was debating people. He thought he would win Israel to Christ. Er war in den Synagogen. Er debattierte mit den Menschen und er dachte, er wird ganz Israel für Gott gewinnen. He had an unbelievable zeal. Er hatte unglaublichen Eifer. And yet God was doing little. Aber Gott tat eigentlich wenig. Finally they decided they would kill him. Und schließlich entschlossen sie sich, ihn zu töten. So the disciples had to lower him out through a basket, in a basket down the wall of the city. So mussten ihn die Jünger in einem Korb hinunterlassen an den Stadtmauern. Then he went to Jerusalem, he met the apostles. Und dann ging er nach Jerusalem, er traf die Apostel. Then he went to Tarsus. Ging nach Tarsus. And for years he stayed there. Und jahrelang blieb er dort. Until Barnabas went and got him. Bis Barnabas kam. All preparation of the heart, all das Vorbereitung des Herzens, so that he could be used, so dass er danach verwendet werden so konnte, that he would be absolutely sure, und dass er absolut sicher wäre, and he would be a vessel, und dass er ein Gefäß wäre, that when God uses him, so dass wenn Gott ihn dann verwendete, there is very little glorying in the flesh, dass da sehr wenig Ruhm im Fleisch da sein sollte, very little trust in himself. Sehr wenig Vertrauen in sich selbst. So we read this again in verse 8. So lesen wir diesen Vers 8 nochmals. For we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis. Which came to us in Asia, die uns in Asien widerfahren ist. That we were burdened excessively beyond our strength. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen. So that we despaired even of life. So dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wow, he was in severe depression. Da gab es wirklich eine große Depression. He was bummed out. Er war einfach leer. Sad, weeping. Ganz traurig. I don't want to live anymore. Er hat am Leben verzweifelt. I don't want to do this anymore. Ich möchte nicht mehr leben, nicht mehr das tun. Wozu mache ich das? Because Jesus commissioned you, that's why. Weil Jesus dich damit beauftragt hat. And then he makes the statement in verse 9. Und dann kommt diese Aussage im Vers 9. We had the sentence of death within ourselves. Wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten. The first application is that he really believed that he would not make it out of the city alive. Das erste, zunächst einmal die Anwendung ist, er dachte sich, ich schaffe es nicht mehr lebendig raus aus dieser Stadt. This is my martyrdom right here in Ephesus. Ja, das ist es nun, ich sterbe hier als Märtyrer in Ephesus. These people who are worshiping Diana, they are going to kill us all. Diese Leute, die hier die Diana anbeten, sie werden uns alle töten. Especially me. Ganz besonders mich. Second application is that the death in himself, the sentence of death. Und die zweite Anwendung hier ist, dass der Tod bei ihm, nämlich das Gefühl des Todes, absolutely convinced that I can do nothing without God. dass er einfach überzeugt war, absolut überzeugt, dass er ohne Gott nichts tun könnte. And that happened so that we would not trust in ourselves. Und das geschieht eben, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, but in God, sondern auf Gott, who raises the dead. Der die Toten auferweckt. Two applications. Zwei Anwendungen. If God, if we die here, wenn wir hier sterben, we're going to live anyway. Wir werden ohnehin weiterleben. So it doesn't matter. Ist also nicht so tragisch. Second application, death inside my soul. Die zweite Anwendung ist der Tod in mir drinnen, in meiner Seele. In my Christian life, I am in death. In meinem christlichen Leben erlebe ich Tod. I had such a zeal. Ich hatte solch einen Eifer. And now I've lost the zeal. Nun habe ich diesen Eifer verloren. I've lost the motivation. Ich habe die Motivation verloren. I've lost my direction. Meine Ausrichtung. I'm confused. Ich bin verwirrt. I'm frustrated. Frustriert. I'm depressed. Ich bin deprimiert. And I'm even in despair. Und ich bin sogar verzweifelt. But aber God raises the dead. Gott weckt die Toten auf. Out of their despair. Heraus aus ihrer Verzweiflung. Now we look to 2 Corinthians 3. Jetzt schauen wir zum 2. Korinther 3. And we see the ministry that we have. Und wir sehen da den Dienst, der uns aufgetragen ist. Verse 4. Vers 4. Such confidence we have through Christ toward God. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst. That's maturity. Das ist Reife. To really know that it's not coming from me. Nämlich wirklich zu wissen, dass das nicht von mir kommt. And the test is whether I will boast or not. Und der Test dabei ist, werde ich mich darin rühmen oder nicht. When I succeed in something. Wenn ich da Erfolg habe in einer Sache. Whether I will criticize another. Wenn ich zum Beispiel jemand kritisiere. Whether I will point the finger. Wenn ich mit dem Finger zeige. And look down on someone else. Und auf jemanden hinunterschaue. That's the test whether in my heart I really believe that God did that. Das ist eben der Test, ob ich in meinem Herzen wirklich glaube, dass Gott es gemacht hat. Because if God did it, weil wenn es Gott gemacht hat, then why am I expecting this person to produce something? Warum erwarte ich dann von dieser Person etwas zu produzieren? Right? Hervorzubringen. Verse 5 again. Nochmals Vers 5. Not that we are adequate in ourselves. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären. To consider anything is coming from ourselves. Etwas zu erdenken als aus uns selbst. But our adequacy is from God. Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Who also made us adequate as servants of a new covenant. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Not of the letter, nicht des Buchstabens, but of the Spirit, sondern des Geistes. For the letter kills, denn der Buchstabe tötet. But the Spirit gives life. Der Geist aber macht lebendig. We could safely say that whatever I do ends up in death. Wir können ganz sicher sagen, alles was ich tue, endet im Tod. Because as soon as I begin to glory in what I do, weil sobald ich mich zu rühmen beginne in dem was ich mache, I'm going to kill somebody. Töte ich jemand anderen. Directly or indirectly. Entweder direkt oder indirekt. So now let's go to 2 Corinthians chapter 3 and verse 17. Nun gehen wir 2. Korinther 3 Vers 17. Now the Lord is the Spirit. Der Herr aber ist der Geist. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. And we all with unveiled face. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit. Right. Are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie vom Herrn dem Geist geschieht. So our trust in ourself, also unser Vertrauen in uns selbst, and whatever vision and zeal we had, und welche Vision oder welchen Eifer wir auch haben, is great. That's all that God can expect from us. Das ist großartig und das kann auch alles Gott von uns erwarten. We're young, we're immature, we're on fire. Wir sind jung, wir sind noch unreif und wir sind aber feurig. That's wonderful. God loves it. Das ist wunderbar. Gott liebt now das. There's a process. Aber nun geht ein Prozess the los. The process of death working in. Ein Prozess des Todes, der in uns hineingearbeitet wird. Even if I'm completely confessed up to date, Sogar wenn ich also wenn ich zum Beispiel keine Aufzeichnungen oder kein Bewusstsein von Sünde habe in meinem Herz, ich bekenne, dass ich schuldlos bin. Ich habe mein Herz überprüft vor dem Herrn. Poured my heart out unto the Lord. Ich habe mein Herz da ausgeleert vor dem Herrn. Even in that state, I still don't know my heart. Selbst in solch einem Zustand kenne ich mein Herz noch nicht. Kapitel 4, Vers 1. Therefore, darum, since we have this ministry, da wir diesen Dienst haben, we have a ministry, wir haben einen Dienst, of ministering the Spirit. Und zwar einen Dienst des Geistes. We are ministers of the Spirit. Wir sind Diener des Geistes. We're not ministers of the letter or the law. Diener des Buchstabens oder des Gesetzes. That would mean that we're ministering ourselves. Das würde bedeuten, wir dienen uns selbst. That would mean that we want people to be like us. Das würde bedeuten, wir wollen, dass andere Leute so wie wir sind. I'm doing well. You can be just like me. Ich mache das ganz gut. Du könntest das genauso wie ich machen. It's okay in the Lord. Ja, im Herrn ist das okay. But we're ministers of the Spirit. Aber wir sind Diener des Geistes. So that people see Christ. So dass Leute Christus sehen. So that when people are blessed, so dass wenn Leute Segen bekommen, we're almost shocked, dass wir beinahe schockiert sind. And think, you were blessed? Was? Du wurdest gesegnet dadurch? It's interesting when you see Christ in someone and they don't see Christ in themselves. Es ist interessant, wenn man Christus in jemand anderen sieht und diese Person sieht sich aber selbst so nicht. You're getting blessed by someone and they don't really sense they're a blessing. Man wird gesegnet durch jemand anderen und diese Person merkt aber nicht, dass sie segnet. And you begin to wonder if this is the process of God. Und du beginnst dich dann zu fragen, ist das nun der Prozess Gottes? And to understand this is to begin to reach maturity. Und das zu verstehen bedeutet Reife zu erlangen. When I understand that it's not about me, wenn ich kapiere, dass es nicht um mich geht, it's about Christ, sondern um Christus. The Bema seat is not about me. Der Bema sitzt, also das Gerichtsstuhl Christi, ist nicht it's um mich. About da geht es nicht um mich. In me. Da geht es um Christus in mir. Now look at this in verse 1 of chapter 4. Schaut euch das nochmals an im Vers 1 von Kapitel 4. Therefore, since we have received this ministry, darum, da wir diesen Dienst haben, this supernatural ministry, ein übernatürlicher Dienst, of ministering Jesus Christ, Jesus Christus dienend, supernaturally in the Spirit, und zwar auf übernatürliche Weise im Geist, since we've received this kind of a ministry, da wir diesen Dienst haben, which is what the Greek says, und das steht eben im Griechischen. We have received this kind of a ministry. Wir haben diese Art von Dienst erhalten. As we have received mercy, weil wir ja Erbarmen gefunden haben. We do not lose heart. Deshalb ermatten wir nicht. I was doing a rap in Baltimore. In Baltimore habe ich eine Gesprächsrunde gehalten. And I was just asked to come up with no warning. Und ich wurde darum gebeten, einfach ohne vorher informiert zu werden. And Pastor Stevens looked at me and says, "Now we're going to have Pastor Rob come up. Are you ready to speak?" Und Pastor Stevens hat mich so angeblickt und hat gesagt, nun haben wir den Pastor Rob, der sprechen wird. Yeah, I'm ready. Bist du bereit? Und ich habe gesagt, I'm ready, ja, ich bin Lord. Bereit. Ich bin bereit im Herrn, habe ich gesagt. Think of a thing to say, ich weiß zwar nicht, worüber ich sprechen but soll, since we have this kind of ministry, aber nachdem wir solch eine Art des Dienstes haben, and it's all about Christ, und es geht ja um Christus, and it's not about me, und nicht um mich, we don't faint. Deshalb ermatten wir and nicht. This thought came to me as I stood in front of the whole rap. Und dieser Gedanke kam mir, als ich da vor all den Leuten stand. That the mercy of God is not plan B. Nämlich, dass die Barmherzigkeit Gottes nicht jetzt ein Plan B ist. Also it's plan A. Es geht im Plan A um die Barmherzigkeit. Plan A is not me succeeding. Es geht im Plan A nicht darum, dass ich Erfolg habe. And if I fail, und wenn ich dann versage, plan B. Dann tritt Plan B in Kraft. Receive mercy. Empfang mehr Barmherzigkeit. Try your best. Versuch so gut es geht, like so wie Jesus zu sein. And if you fail, und wenn du dann versagst, there's mercy. Dann gibt es Barmherzigkeit. Mercy is plan A. Barmherzigkeit steht im Plan A. There is no plan B. Es gibt keinen Plan B. For me to try to be like Jesus is the curse. Wenn ich versuche, so wie Jesus zu sein, ist das ein Fluch. I'm under the law. Ich stehe dann unter dem Gesetz. I can produce nothing of myself. Ich kann von mir heraus nichts erzeugen. This is what the Lord is taking out of me. Das nimmt der Herr von mir weg. Trusting in myself to do something for him. dass ich auf mich selbst vertraue, um etwas dann für ihn zu tun. I remember about how many years ago now? Ich erinnere mich jetzt an eine Sache. It's got to be 14 years ago. Ich glaube, es waren 14 Jahre. I remember being in the church. Ich erinnere mich, ich war in der Gemeinde. Being so frustrated. Ich war so frustriert. With kind of everything that was happening in the service. Mit ein paar so Sachen, die da im Gottesdienst people vor sich gingen. Were late, the translation was sloppy. Die Leute kamen zu spät, die Übersetzung war nicht gut. Stunk, die Musik war schlecht. Alles einfach. And I just went, I grabbed the neck of my guitar. Ich habe die Gitarre da am Hals gepackt. And thank God. Und dank sei Gott. Do it, but I almost did it. Ich habe es dann nicht gemacht, aber ich habe es beinahe getan. I just want to smash it into the wall. Ich wollte es auf die Wand schleudern. And I thought, oh, don't do that. Ich habe mir gedacht, nein, mach das nicht. Break the guitar. Die Gitarre ist dann kaputt. You'll have the effect you want, but you'll break the guitar. Nein, du wirst zwar eine gewisse Wirkung haben, aber du hast die Gitarre kaputt gemacht. Everyone know that I was super frustrated. Ich wollte einfach jeden wissen lassen, dass ich einfach überaus frustriert and war. At that point, aber an dem Punkt a whole paradigm shift happened in my mind. Ist ein Paradigmenwechsel passiert in meinen one Gedanken. Of many through the years. Und zwar einer von vielen im Laufe der Jahre. That I don't matter. Nämlich, dass ich da nicht zähle. And things don't matter. Und Dinge zählen auch and nicht. They don't matter. Und die zählen auch nicht. And actually nothing matters. Und eigentlich nichts zählt. The only thing that matters is whether I manifest in Christ. Das Einzige, was zählt, ist, ob ich Christus manifestiere. And then I learned something. Und dann habe ich was gelernt. That night, an diesem Abend. Is everything I don't like about everybody in my church? Nämlich, ob all das, was ich nicht mag an jemand in meiner Gemeinde. Is the very reason they came to the church. Das ist eigentlich genau der Grund, weshalb sie in die Gemeinde the gekommen very sind. Thing that I despise. Nämlich genau das, was ich da verachte. Is the very thing that brought them to Christ. Ist nämlich genau der Grund, der sie zu Christus geführt hat. If they had not had those weaknesses, wenn diese Leute diese Schwächen nicht gehabt hätten, that I am so impatient with, mit denen ich so ungeduldig war, they wouldn't be in the church. Dann wären die nicht in der Gemeinde. And I did a whole shift in my mind. Und ich habe da einen ganz neuen Bezugsrahmen bekommen and in meinen a Gedanken. Brand new understanding of the body of Christ. Und ich hatte ein ganz neues Verständnis vom Leib Christi. Mercy ist Plan A. Barmherzigkeit, das ist Plan A. It's not Plan B. Nicht Plan B. Since we have received mercy, nachdem wir in Barmherzigkeit it's erlangt in the aorist tense, das steht im Aorist im Griechischen. I received it. Ich habe es gefunden. It's not continuing into the moment. It's just I received it at some point in time. Das heißt, das geht jetzt nicht fort, fährt nicht fort, sondern ich habe es an einem Zeitpunkt in der Vergangenheit erhalten. Since we have this kind of a ministry, und nachdem wir ja einen solchen Dienst haben, where I don't produce anything, wo ich nichts erzeuge, but I decrease and he increases, sondern ich nehme ab, aber er nimmt zu. This kind of a ministry, diese Art des Dienstes, where I have no adequacy at all in myself, wo ich überhaupt keine Tüchtigkeit aus mir selbst heraus and he's habe, making it worse, und das macht es noch schlimmer, and he's reducing me, und er macht es noch schlimmer und reduziert and mich noch mehr, and he's bringing me into circumstances where I'm like falling apart. Und er führt mich in Umstände hinein, wo ich da ja völlig den Boden look unter den Füßen verliere. Vers 8, schaut euch mal an. In allem sind wir bedrängt, but not crushed, aber nicht erdrückt. Perplexed. Keinen Ausweg sehen. This is the Apostle Paul. Hier spricht der Apostel Paulus. You are the five-star general. You're in front of the army. Du bist doch der große General, vor der Armee stehend. And you say you're perplexed. Und du sagst, ja, du siehst keinen Ausweg mehr. If you're perplexed, where are we? Wenn du keinen Ausweg siehst, wo sind denn dann wir? This is the kind of ministry that we have. Aber genau diese Art des Dienstes haben wir. He's perplexed. Er sieht keinen Ausweg but he's not despairing. Aber er verzweifelt nicht. I mean, he was in despair, but it doesn't happen all the time. Er war in Verzweiflung, aber nicht ständig. Verse 9, persecuted. Vers 9, verfolgt. People hate him. Die Leute haben ihn gehasst. People want to kill him. Sie wollten ihn töten. They try to kill him. Sie haben versucht, ihn umzubringen. 40 men took an oath. 40 Männer haben einen Schwur gesprochen im Buch der Apostelgeschichte. Sie haben einen Eid geschworen. Wir werden nicht mehr essen, bis dieser Mann tot ist. I swear. Ich schwöre. Do you swear with me? Schwörst du mit mir? We swear. Wir schwören das. 40 men. 40 Männer waren das. 40 Jewish men. 40 jüdische Männer haben geschworen. Wir werden diesen Schwur leisten. Kein Essen mehr, bis der Mann tot ist. We swear to Yeshua. Wir schwören bei Yeshua. Hamashiach. Shalom. Let's go. They pull their swords out. Ihre Schwerter gezogen und sind. Right? I mean, he was persecuted. Er wurde verfolgt. Beaten. Geschlagen. But he says, not forsaken. Aber nicht vernichtet. Struck down. Er wurde niedergeworfen. I mean, he's down. Er ist also da unten am Boden liegend. But one version says he's not knocked out. Aber es heißt, er ist nicht K.O. geschlagen. He's also knocked down, but he's not out. He's still he's still twitching on the ground. Er krabbelt dann noch am Boden herum. He's gonna get up in a couple hours. Er wird dann in ein paar Stunden wieder aufstehen. This is the ministry that we have. Genau diesen Dienst haben wir. Therefore, since we have this kind of a ministry, und nachdem wir eben solch einen Dienst haben, which has nothing to do with me, wobei es nicht um mich geht, and I'm on the decrease, sondern ich nehme da ab darin, and he's on the increase, aber er wird größer. I mean, in the world, I'm on the increase. In der Welt ist es so, dass ich größer werde. If I'm working for Siemens, I'm on the increase. Wenn ich für Siemens arbeite, dann werde ich zunehmen. If I work in the Anchor Bakery, I'm on the increase. Wenn ich beim Anker arbeite in der Bäckerei, if dann werde ich zulegen. Politician, I'm on the increase. Wenn ich Politiker bin, dann geht es steil nach oben. But we have this kind of a ministry. Aber wir haben solch einen Dienst. I'm on the decrease. Da geht's hinunter. The longer I'm a Christian, the less confidence I have. Je länger ich Christ bin, umso weniger Zuversicht habe. The longer I'm a Christian, the more my flesh stinks. Je länger ich Christ bin, umso mehr stinkt mein Fleisch. Right? It's a strange ministry. Ein seltsamer Dienst. But we do not lose heart. Aber wir verlieren nicht Mut. As we have received mercy. Nachdem wir Barmherzigkeit erlangt haben. This is the key. Und das ist der Schlüssel. As we decrease, wenn wir abnehmen, hinuntersteigen, the revelation of his mercy increases. Dann nimmt die Offenbarung seiner Barmherzigkeit zu. Right? Psalm 103, verse 11. Psalm 103, Vers 11. Verse 10, it says, the Lord has not counted our sin against us. Da heißt es, der Herr hat uns die Sünden nicht zugerechnet. He has not rewarded us according to our iniquities. Er hat uns nicht gemäß unseres bösen Herzens gerechnet. Oder verurteilt. For as high as the heavens are above the earth, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so high is his mercy toward those who fear him. So groß ist seine Barmherzigkeit über denen, die ihn fürchten. Verse 12, as far as the east, und Vers 12, so weit wie der Osten, is from the west, weg ist vom Westen. So far has he separated us from our sin. So weit hat er uns von unseren Sünden entfernt. As a father, und als Vater, has compassion on his children, so wie ein Vater eben Mitgefühl hat mit seinen so Kindern, the Lord has compassion on us, so hat auch der Herr Mitgefühl mit uns. For he knows, denn er weiß, our frame, er kennt unseren, ja, unseren Rahmen oder unseren, woraus wir sind. Er weiß, woraus wir sind. He knows that we are but dust. Er weiß, dass wir aus Staub gemacht he knows sind. It. Er weiß es. And he calls us to this ministry. Und er ruft uns zu diesem Dienst. We do not lose heart. Und wir verlieren nicht den Mut. Because mercy is plan A. Weil Barmherzigkeit, das ist Plan A. Mercy is like the battery in your cell phone. Und Barmherzigkeit, das ist wie die Batterie in deinem Handy. You pull it out and you're dead. Wenn du die rausnimmst, ja, doesn't work geht nichts anymore. Mehr. Funktioniert nicht. You don't mehr. Have this ministry anymore. Dann hast du diesen Dienst nicht mehr. As we have plugged our batteries in, wenn wir da unsere Batterien hineingetan haben, so we don't faint. Dann ermatten wir nicht. And you can just like picture a battery on the side of your body. Man, ihr könnt sich das so vorstellen, da haben wir die Batterie drinnen, you know, auf der Seite unseres Leibes. It's just plugged in all the time. Das ist der Akku der Barmherzigkeit hier, der die ganze Zeit angesteckt ist. You unplug that thing, wenn du das wegnimmst, and you're dead. Dann bist du tot. You have no ministry. Dann hast du keinen Dienst mehr. Because my ministry begins, weil mein Dienst beginnt with understanding that I'm on the decrease. Mit dem Verständnis, dass da hinuntergeht. I mean, the things I thought that I would be in 5 years. Und die Dinge, die ich mir gedacht habe, wo ich dann sein werde in 5 Jahren. I remember when I was 19 and on my way to Bible college. Ich erinnere mich, ich war auf meinem Weg in das Bibelcollege und ich war 19 Jahre alt. Ich habe mir gedacht, oh, ich kann es kaum erwarten, dorthin zu gelangen. Because I will never sin again. Weil ich werde ja nicht mehr sündigen. I honestly thought that. Wirklich, ich habe ganz ehrlich I das thought, gedacht. When I am in the Word all the time. Ich habe mir gedacht, wenn ich ständig im Wort and bin. And I'm walking in the Spirit. All the time. Und wenn ich ständig im Geist wandle, I will ascend to a new height. Dann werde ich einfach da hinauf zu einer neuen Höhe gelangen. I will be like walking on the water every day. Ich werde einfach jeden Tag am Wasser wandeln. And I had these dreams of having bread, breaking bread and wine daily by myself. Und ich habe diese Träume gehabt, jeden Tag Brot und Wein brechen und trinken. I said, I'll be in my dormitory room. Ich habe mir gedacht, ich werde in meinem Gemeinschaftssaal sein. Da wird so eine Gegenwart Gottes spürbar sein. Ich werde jeden Tag Brot und Wein brechen und trinken. The unbelievable presence of God. Und werde die unglaubliche Gegenwart Gottes genießen. But to my surprise, aber zu meiner Überraschung, I remember the first time that I had a bad day in Bible school. Da erinnere ich mich jetzt an den ersten Tag, wo es mir schlecht ging in der Bibelschule. I thought, okay, only one. Ich habe gedacht, okay, ein But Tag. But from now on it stops. Aber von jetzt an möchte ich das nicht mehr. I had a completely false idea. Ich hatte eine völlig falsche Vorstellung about Christianity. Über das Christsein. And a lot of it was motivating me. Und vieles hat mich da motiviert. Right? Falsely, I had a pure heart, but I was being motivated in my emotions by an incomplete vision. Ich hatte ein reines Herz, aber ich war motiviert von einer unvollständigen Vision. I thought the ministry would be all about me. Ich habe mir gedacht, bei dem Dienst geht's vor allem um mich. Being like Christ. Ich so wie Christus. And that's a lot of fun. Und das macht viel Spaß. When I'm like Christ, wenn ich wie Christus bin, there's two Christs. Dann gibt es da zwei Christusse. God, I'm really important because God needs me, you know? Und das, ja. I mean, I'm like Christ, ich bin dann wie Christus und and Gott you can braucht be like mich. Me. Und du kannst dann so sein wie ich. You know? I mean, it's pure, und das ist rein. Right? But it's not real. Aber es ist nicht wahr. And suddenly you experience the decreasing. Und plötzlich erfährst du dieses Abnehmen. You don't want a soul win like you did in the beginning. Du gehst nicht mehr Seelen gewinnen, so wie du das zu Anfang gemacht hast. Nobody got saved. Warum? Niemand ist errettet worden. What's the sense? Also was machen das für einen Sinn? I mean, in the beginning I thought hundreds would come to the Lord. Am Anfang habe ich immer gedacht, Hunderte werden zum Herrn finden. That's why I was so motivated. Deswegen war ich auch so motiviert. But nobody came to the Lord. Aber niemand hat zum Herrn gefunden. Wasting my time out there. Ich habe da meine Zeit einfach vergeudet da draußen. Better things to do. Ich habe andere Dinge zu tun. Talk to people who don't want the Lord. Einfach anstelle mit Leuten zu sprechen, die den Herrn nicht mögen. Und plötzlich kommt da dieses Hinuntersteigen. Like, wow, big time. But since we have received mercy, aber weil wir ja Barmherzigkeit gefunden haben, we don't faint. Ermatten wir nicht. But watch this. Aber folgendes. Since we have this kind of ministry, nachdem wir diese Art des Dienstes haben, if we don't receive mercy, we will faint. Wenn wir keine Barmherzigkeit empfangen, dann werden wir ermatten. You will absolutely faint. Dann wirst du auf jeden Fall ermatten. And how many Christians have fainted? Und wie viele Christen haben aufgegeben? They don't understand the process. Sie verstehen diesen Prozess they don't nicht. Understand that the more I decrease, sie verstehen nicht, dass je mehr ich abnehme, the more he'll increase. Des, umso mehr wird er zunehmen. In John 3:30. In Johannes 3:30. We just see the decrease. 3:30. Wir gehen da hinunter. We think, I don't like this, I'm decreasing. Wir denken uns, na, das mag ich nicht. Ich gehe da hinunter. But Christ is increasing. You don't see it. Aber Christus geht gleichzeitig hinauf. It's the ministry of the Spirit. Und das ist der Dienst des Geistes. Yeah, but I'm panicking because I see myself. Ja, aber ich kriege da die Panik, weil ich sehe mich ja selbst. Right, receive mercy. Ja, empfange die Barmherzigkeit. Chapter 3. Klagelieder 3, Vers 22, Vers 22 says that the steadfast love of the Lord never ceases. Da heißt es, die Barmherzigkeit des Herrn hört niemals auf. His mercies never come to an end. Seine Barmherzigkeit hört niemals auf. That battery never dies. Diese Batterie da, die ist like, niemals tot. It's not like mine, you know, like I gotta always tune it up or charge it up. Ist nicht so wie bei meiner Batterie, die ich immer wieder aufladen muss. It's new every morning. Dieser Akku jeden Morgen ist er neu. His mercies are new every morning. Seine Barmherzigkeiten sind jeden Morgen neu. Great is his faithfulness. Und groß ist seine Treue. And let's just close with verse 7. Wir wollen mit Vers 7 abschließen. But we have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. That's Christ increasing. Nämlich Christus, der zunimmt. So that the surpassing greatness of the power will be of God. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei. But not from ourselves. Und nicht aus uns. And this was the plan. Und das war der Plan. That God would put us in frail human bodies. Nämlich Gott hat uns in gebrechliche menschliche Leiber gesteckt. So that we would decrease quickly. So dass wir schnell abnehmen. So that we would see that there's nothing of ourselves. So dass wir erkennen, dass da nichts an uns liegt. So that the treasure inside of us would shine through. Und dass dieser Schatz in uns drinnen einfach hindurch leuchtet. As we continue in faith, wenn wir fortfahren, im Glauben zu gehen, not fainting in this process, und wir ermatten nicht in diesem Prozess, of decreasing, nämlich in diesem Prozess des Wenigerwerdens. Oh Lord, I'm decreasing. Oh Herr, ich werde weniger. I'm increasing, so don't lose heart. Ich nehme zu, also verliere den Mut nicht. I don't feel spiritual. Ich fühle mich nicht geistlich. Thank you for ministering Jesus to me. Danke, dass du mir Jesus da zeigst. Zu wem? Your life is shining like a star. Ah, dein Leben es leuchtet wie ein Stern. And that's like all of us here. Und so ist es auch mit uns allen hier. So often we look at ourselves and we think, what does it matter? So oft blicken wir auf uns selbst und fragen uns, na, was macht denn das jetzt schon aus? I'm not getting anywhere. Ich komme doch nirgendwo hin. Right. Ja. Right. But Christ ja. is. Aber Christus. And we walk by faith. Und wir wandeln im Glauben. In him. In ihm. And he will increase. Und er wird zunehmen. The issue is not what I did for God. Also es geht nicht darum, was ich für Gott gemacht habe. Beim Richterstuhl Christi. But what did God do through me? Sondern was hat Gott durch mich gemacht? Watch this. Und beachtet das. Despite myself. Trotz meiner selbst. That's why we walk by faith. Deshalb gehen wir im Glauben. Receiving his mercy. Wir empfangen seine Barmherzigkeit. See, but the proud man won't walk like that. Ja, aber der Stolze wird eben nicht so wandeln. Because the proud man wants to increase. Weil der stolze Mensch, er möchte ja zunehmen. To increase immediately means you're under the law. Und zuzunehmen bedeutet, ich stehe sofort unter dem Because Gesetz. To measure yourself, weil wenn du dich selbst misst, is to be under the law. Dann bist du unter dem Gesetz. That's why this process that God has. Und deshalb ist dieser Prozess, den Gott für uns hat. Can only be walked by the humble. Nur möglich für den, der demütig ist. What is humility? Und was ist Demut? I'm convinced I can do nothing without God. Ich bin überzeugt davon, dass ich ohne Gott nichts zu tun vermag. So I can raise my hand and say. Ich kann also meine Hand heben und sagen. I'm growing in humility. Ich wachse in der Demut. I know that I'm nothing. Ich weiß, dass ich nichts bin. Amen. Amen. So let's pray. So beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for this ministry. Wir danken dir für diesen Dienst that we have. Gemeinde, für diesen Dienst, to have den wir haben. Jesus flow through us. Nämlich Jesus, der durch uns hindurch fließt. That our life can be a sweet smelling savor. So dass unser Leben ein süßer Wohlgeruch sein kann. That we can minister your joy and your peace. Dass wir deine Freude und deinen Frieden weitergeben können und deine Liebe. As we are reduced. Während wir eben geringer werden find ourselves in brokenness, und uns selbst in Zerbrochenheit vorfinden, knocked down, niedergeschlagen, but not knocked out, aber nicht ausgezählt. Perplexed, wir sind ohne Zuversicht. Perplexed, confused, wir sind verwirrt, but not in despair, aber nicht verzweifelt. Persecuted, wir werden verfolgt, but not forsaken, aber nicht verlassen. Afflicted on every side, überall gibt es Bedrängnisse. But not quitting. Aber wir verlassen unseren Dienst nicht. So we thank you, Lord, tonight. Also danken wir dir, Herr. Thank you for this kind of ministry. Danke für diese Art des Dienstes. A ministry of life. Ein Dienst des Lebens. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen.